mir erzählen, Raven gegen Deutschland wäre dein Hit. Du bist zum Kotzen wie dein Beatler-Mund gefickt. Der Blasbeat-König kickt dein Kindergarten-Sound ins Haus. Dein Synthesizer brummt, das ist der Grund, warum die Platte rauscht. Egon hat Sendepause, ihm ist ein Malheur passiert. Oh yes, I can relax, in Deutschland sein Ataris explodiert. Wir fabrizieren weiter. Schmutzernoten, eine Ladung Bass in Arsch. Ich muss dein Beat fisten, kalt wie eine Skipiste, muss ich auf dein Lied pissen. RGD ist anti-deutsche Fotzen-Rave-Musik und Nego Hurensohn, ein Hurensohn, der Hurensohn muss gehen. Levantini-Style, du bist ne hässliche Krähe, wie Asamat, Bagatov, komm nicht, denn es ist Nähe. Ich bin schärfer als ein Taubfänger, bald nichts von der Taubfänger. Ego ist ein Traumtänzer, anti-deutsche Faustkämpfer. Lächerlich, nur anti-deutsche Fotzen-Rave-Musik, der Ego, Hurensohn, ein Hurensohn, deshalb muss er gehen. Freu mich schon aufs Autokorso, über totes Torso. Und schon das Wort auf, nicht mehr NSS ist Porno. Lächerlich, seid ihr und unverbesserlich, sind wir das NSS. Es imprägniert gegen Scheiße, die Fessel reißt stärker als ein Schier. Die fette Bastardplatt, wessen Fresse stirbt. Rap auf dem Raver Beat für deutsche Bretter. Nun verfälschtes angetreten, um zu siegen wie die 54 L. Als Heavy Metal Maniacs ein weiteres Klischee erfüllt. In ein paar Wochen rap ich als ein Rap in Schwarz-Weiß-Rot gehüllt. We'll be right back.